Pantoffeln unseres Jahrzehnts. Im Tiroler Original lautet dieser Spruch sinngemäß: Ja, also so ähnlich zumindest, liebe ZuhörerInnen, ihr konntet euch ein Bild machen. Ihr habt ja Fantasie, ihr könnt euch vorstellen, wie das eigentlich klingt. Sonst auch vielleicht mal Urlaub machen in den Bergen. Toffelschädling. Pantoffel. Das ist doch wirklich blöd. Also ein schlimmer Pantoffelschädling natürlich. Ist das Pantoffeltierchen, das sind kleine korkenzieherartige Gebilde, die sich in die äußerste Schicht der Pantoffelfußes einfräsen, bohren und da Blut und Boden hinterlassen und Unheil stiften. Also es ist vielleicht auch jetzt genug davon. Ja. Also wir gehen dann auch zurück ins Studio, würde ich sagen. Es kommt ja nicht mehr, aber ihr habt nicht genug über die Pantoffel-Scheiß gehört. Und also ich denke, interessiert sowieso keinen Menschen. Wir fangen jetzt mal mit der Sendung richtig an. Ja. Fischzüchter, aufgepasst! Eure Tagesordnung. Die nach Fisch stinkende Sendung auf der Wüstenwelle. Jawohl. Und wir haben gegenüber unserem letzten Auftreten noch einen weiteren Bonus herausfahren können. Wir haben die Genauigkeit nochmals erhöht. Wir senden jetzt auf 96,600 MHz. Ha! Terrestrisch. Terrestrisch, das heißt über Antenne. Jawohl. Ja, und im Kabel? Im Kabel. Wie steht's im Kabel, Michael? Im Kabel, der Kampf ist weitergegangen. Ja. Inzwischen schon. Hervorragend. 97,41. Das hört sich 2, gut 5, an. 6. Mein Gott, das hört sich gut an. Bis 97,46. Könnt ihr das glauben, liebe 8, ZuhörerInnen? 7, 5. Wahnsinn. Megahertz. Diese Zahlen, Wahnsinn. Ich bin immer wieder begeistert. So. Die uns eine Massage sind. Liebe ZuhörerInnen, ihr habt uns letzte Woche verlassen. Im Nassen verlassen. Als wir auf den Korksohlen unserer Jesuslatschen übers Meer latschten. Inzwischen sind wir aber doch an einem Eiland angekommen. An der Insel der vorigen Tagesordnung. Und das soll auch das Motto der heutigen Sendung sein, wie ihr euch schon gedacht habt. Ihr habt es euch unschwer zusammenreimen können. Aus den Bruchstücken, die ihr im Kopf habt. Mhm. So. Ja. Wir Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt an den Strand. Gehen wir an den Strand. Mit der Übertragung. Genau. Und haben wir ein Strandgeräusch einzuspielen? Ja, ich denke, ich mach's gleich an. Okay. Am Strand angekommen, liebe Zuhörerinnen und ZuhörerInnen, befinden wir uns natürlich immer noch auf einer einsamen Insel. Und was hat man so dabei, wenn man sich auf einer einsamen Insel befindet? Natürlich seine 10 Lieblingskulturgüter. Und zu den 10 Lieblingskulturgütern zählen für uns von eurer Tagesordnung natürlich auch der Herr Schulz-Hector. Guten Abend, Herr Schulz-Hector. Erwarten Sie, dass ich Ihnen guten Abend sage? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, ja, dass dann auch ein bisschen Harmonie entsteht an den Geräten. Ich habe kein Interesse an dieser Harmonie. Und Sie haben mir mein Fahrrad gestohlen und Sie haben auch Schlimmeres getan. Ja, ich möchte das gar nicht aufzählen. Immer dabei hat den Herrn Schulz-Hector natürlich die Frau Eseltraut Donhöf mit Fransen. Annabelle Eseltraut, die Frau Gräfin Donhöf. Die Frau Donhöf mit Fransen. Unsere Lieblingskulturbüchse und das beliebteste Sprachschrapnell in der Redaktion. Sie ergehen sich in Unverschämtheiten. Sie wissen, dass Frau ich Donhöf, mich nicht wehren kann. Sie halten mich fest auf dieser Frau Insel. Donhöf, ich wundere mich an keine Möglichkeit. Sie haben eine Kokosnusshälfte auf der Nase stecken. Finger was weg. Hat das zu bedeuten? Das geht Sie nichts an, Herr nicht Schulz, das Geringste. Herr Schulz-Hector, können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Nein, was haben Sie denn erwartet? Ich habe natürlich nichts anderes erwartet. Also, na bitte. Offensichtlich sind Sie auch in der Isolation nicht zu mehr fähig, Sie beide. Also, das hat mit Fähigkeiten nichts zu tun. Das ist alles eine Frage des guten Willens und den können wir hier einfach nicht aufbringen. Ja, Herr Schulz-Hector, da möchte ich Ihnen ausnahmsweise mal zustimmen. Vielleicht gehen Sie mal so lange beiseite, dann kann ich mit meinem Kollegen hier den nächsten Beitrag ansagen. Ja, hören Sie, ich habe ja überhaupt keine Lust mehr, von Ihnen irgendwas befehlen zu lassen. Ich finde übrigens, dass Ihre Frisur sich nicht verbessert hat durch die Behandlung, Herr Schulz-Hector. Es ist eine Naturwurzelbehandlung. Eine Naturwurzelbehandlung, wie interessant, Herr Schulz-Hector. Ja, es ist schön, dass Sie beide jetzt endlich was haben, Sie sich erst zu beschäftigen. Gehen Sie erst mal aus dem Schatten jetzt, Frau Donhöf. Ich bin mit dem Schatten dran. Nein, Herr Schulz-Hector, seien Sie doch bitte also, mal Kavalier. Liebe ZuhörerInnen und ZuhörerInnen zu Hause an den Frau Eltern, Donhöf. Wir, ich denke, es ist in unser aller Sinne, wenn wir jetzt gleich mit dem ersten Beitrag weitermachen und die beiden hier ein bisschen streiten lassen. Ich denke, bis nachher werden die sich was wieder beruhigt haben. Habe ich mir das wahr gehört? Sie hören doch durch Ihre Kokosnüsse. Also jetzt der erste Beitrag. Kokosnüsse. Kulturgüter Europas. Folge 1. Over and over, I keep going over. Ein Künstler aus Berlin. Ein, ja, vielleicht ist Liedermacher nicht das richtige Wort. Ja. Vielleicht eher sowas wie Chansonnier. Ja, und wir haben ihn für euch in Naturgröße nachgebaut und zur Aufführung gebracht. Er singt uns jetzt gleich ein kleines Lied. Zur Gitarre? Die Gitarre denken wir uns dazu. Ist ja auch nicht schwer. Wir wissen ja, wie so eine Gitarre sich anhört. Zwischen Kiez und Dahlem gibt's ein Stückchen Welt, wo keiner kennt. Da wird geboren, wird gestorben und unter Brücken, unter Straßen gibt es manchen Platz, wo mancher pennt. Da gibt es Leben in den Ecken und keiner fegt mit Besen, die in ihren Winkeln stecken. Zurück ans Licht, nein, nie. Geheimer Ort, ich will ich preisen, du sollst mir immer wieder unbekannter Stadtteil heißen. Ladies and Gentlemen, Reinhard Flock. Dankeschön. So, Sabine, von dir vielleicht ein Statement zu Reinhard Pflock? Wie fandest du denn den? Ich will nach Hollywood. Nach Hollywood, nach Hollywood. Das ist interessant. Und Reinhard Pflock? Der sollte in diesem unbekannten Stadtteil bleiben. Das sind deutliche Worte, würde ich auch sagen. Deutliche Worte. Hast du dem noch etwas zuzufügen, Andrea? Nee. Nee, auch schade eigentlich. Tja. Sabine und Andrea sind nämlich heute unsere Studiogäste. Sie müssen aber leider schon wieder gehen. Ja, deswegen. Außerdem befinden wir uns ja heute auch überhaupt nicht im Studio. Wir kommen aber in einer späteren Sendung auf Sabine und Andrea zurück, nehme ich an. Befinden wir uns... Du verstehst nicht. Ja, dann blenden wir vielleicht nochmal aus und machen dann gleich am Strand weiter, oder? In das Ausblenden... Ja, wir können auch rüberschneiden. Wir können auch wirklich rüberschneiden in den Strand. Ich kann den Regler auf querziehen. Stimmt, dann mach den auf querziehen. Komm, fang schon mal an. Das interessiert unsere Hörerin ja sowieso nicht, das im Detail zu erfahren. Das sind ja auch Geheimnisse des Sendebetriebs. Ach so, ja. Gut, also ich mache jetzt, mach jetzt rüber. Ja. Natürlich sind wir nach wie vor... Am Strand einer einsamen Insel, nämlich... Nämlich der Insel der vorigen Tagesordnung. Ja, nur... Es ist hier gerade ein bisschen bequem, es ist ein bisschen steiniger Strand, also nicht der Sandstrand, den man sich manchmal vorstellt. Es sind kleine Brocken, würfelförmige Brocken. Zum Teil auch rumliegen. Scheibchen und Schnipsel. Ja, Fitzelchen. Aber jetzt hat es da unten am Strand, sehe ich gerade, drei neue Gäste angespült. Und oh ja, jetzt wo du es sagst, ich sehe es mal hin, denke ich, und sehe nach, warum die drei für unsere ZuhörerInnen interessant sind. Das stand überhaupt nicht bei dem Pauschalreisenangebot. Ja, Herr Schulz-Hector, vielleicht Pauschalreisenangebot? Wollen Sie in der Zwischenzeit wieder an der Donhof rumfummeln, damit wir unsere Ruhe haben hier unten am Strand. Ich möchte auch mit diesen diesen kruden Tonfall... Bitte, jetzt, Herr Schulz-Hector, es muss doch möglich sein, Herr Schulz-Hector. Was denn? So, ihr drei, woher kommt ihr denn? Ja, also wir kommen jetzt direkt von zu Hause, wir sind vom Platz gestellt worden, wir haben gerade 5:1 geführt Fußball gegen die Auswahl vom Jugendhaus Clara Zetkin. Und dann gefährlicher also Gegner. Ja, ganz gefährlich, also die Jungs, die faulen auch, also die... benutzt ganz ich gegen die selber schon gespielt. Die haben bei mir schon Blutgrätsche gemacht und dann habe ich also auch voll zurückgetreten. Und ihr wurdet vom Platz gestellt, weswegen das denn? Ja, Der Schiedsrichter war vermutlich gekauft, nehme ich an. Also so war es bei uns damals immer. Ja, der hat so schwarz getragen bei uns. Ah, ja. Der war wahrscheinlich gekauft. Aber also meine kleinen Geschwister zum Beispiel, die sind auch gekauft. Die nehmen wir immer aus dem Supermarkt mit, wenn die gerade im Sonderangebot sind. Das darf doch nicht wahr sein. Stimmt das jetzt wirklich, Axel? Ne, das... Ja, das stimmt wirklich. Also ich erinnere mich da genau. Wo wohnt ihr? Frau Donef, kommen Sie mal her. Nein, Herr Schulz. So, ihr seid... Ja, also wir wohnen auch noch zu Hause bei unseren Eltern, das ist ja klar. Ach so, ja, das dachte ich mir. Herr Schulz-Hector, lassen Sie mich endlich zufrieden. Unseren ZuhörerInnen und ZuhörerInnen noch mitteilen kann, ist, ihr habt einen Film gemacht, ihr drei. Geben Sie mir von Ihrem Handtuch ab. Nein. Einen jungen deutschen Film, einen jungen europäischen Film auf dem... Weg zu einer Aufarbeitung der jüngsten deutschen Geschichte. Ich heiße übrigens Stefan, und das ist der Atze. Ja, ach, Entschuldigung, hallo, ich habe euch gar nicht vorgestellt. Der Atze. Ja, der Atze, ich war. Ja, und da ist dann noch der Kalle. Der Kalle. Ja, Kalle. Ja. Hallo. Ja, ihr habt, wie gesagt, einen Film gemacht. Ich habe übrigens schon eine Freundin. Kalle? Ja, also Kalle, ich wollte dich immer schon mal fragen, wie das mit der Freundin eigentlich so ist. Ja, wir haben einen Film gemacht, einen jungen deutschen Film. Kommen zu eurem Film, ja. Ja, also wir haben einen... Wie heißt er denn, vielleicht mal damit anzufangen? Freundin heißt doch Gabi, oder? Ja, der Film heißt also, wir hatten uns eigentlich selber schon den Titel überlegt. Der sollte, wie sollte der heißen? In weiter Ferne kein Tor. Oh, das ist aber ein schöner Titel. Das ist sicher nicht einfach gewesen, da drauf zu kommen. Also, trägt ihr auch schon mehr? Nee, wir haben also ziemlich lange rumüberlegt. Ja, ne? Also, hat also Tage gedauert, dann sind wir auf diesen Titel gekommen. Aber dann hat also der Mann vom Innenministerium, der die Sache fördert, hat einen anderen Titel vorgeschlagen. Hat euch reingeredet. Und ja, der hat uns voll reingeredet. Oh. Du willst mir wohl nicht mehr über Gabi erzählen. Bitte. Ja, also der neue Titel, der heißt dann, wie heißt er dann nochmal? Ja, geboren am 3. Oktober. Ach, das ist doch auch ein bedeutungsschwangerer Titel sozusagen. Also da lässt sich doch einiges drunter subsumieren, was wegweisend sein könnte für den europäischen, für den jungen europäischen Film. Ihr habt ja sehr innovative Bilder verwendet in diesem Film. Also allein die Startszene, wo dieser schwarz gekleidete Mann... Hast du das Matthäus-Bild eigentlich? ...in die Trillerpfeife stößt und... Nee, den Matthäus hab ich auch noch damit nicht. Sozusagen den Moment der deutschen Gabi. Wiedervereinigung symbolisiert und in seiner historischen Größe auch richtig ins Licht setzt. Danach dann die beiden Mannschaften, die gegeneinander antreten, in ganz visionären Bildern dynamisch umgesetzt. Sie haben eine wirklich großartig. Jetzt wollen Sie sich rechnen für die Bemerkung über Ihre Haare. Was sind das eigentlich für zwei Leute da hinten, die sich die ganze Zeit unterhalten? Herr Schulz-Hector! Ja? Das geht ja wohl ein bisschen zu weit. Das geht Sie an. Nehmen Sie die Finger da weg. Geht Sie überhaupt nichts an. Herr Schulz-Hector, wir haben jugendliche Zuhörer. Ich werde noch in aller Ruhe in der Nase Finger bohren können. Frau Dönhoff, bitte. Herr Schulz-Hector, gehen Sie bitte nach da drüben. Es ist ja... Frau Dönhoff, wenn Sie, Dönhoff, wenn Sie bitte Ihre Kleidung aufnehmen wollen. Schreien Sie mich bitte nicht an. Es ist eine Riesensauerei. Über meine Kleidung machen Sie sich sowieso keinen Begriff. Alte vulgäre Schachtel. Das ist eine unglaubliche Schweinerei. Guck mal, der hat die eine alte Schachtel genannt. Frau Dönhoff, was ist das überhaupt mit dieser Kokosnusshälfte auf Ihrer Nase? Von Ihnen. Frau Dönhoff. Das ist bei der Dönhoff der Penisneid. Warum trägt sie diese Kokosnusshälfte? Herr Schulz-Hector, das ist sehr interessant. Was heißt denn das eigentlich, Penisneid? Ich weiß nicht. Ich weiß es. Nein, also, du weißt es nicht. Doch, ich weiß es nicht. Nein, du kannst das überhaupt nicht wissen. Ich weiß es. Wenn ich dir sage, du weißt es nicht, dann weißt du es auch nicht. Ich steck meinen Kopf hier in den Sand. Nein. Und Eis will ich auch. Essen, doch. Und das mit dem Eis kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, also unser Film jedenfalls ist ein junger deutscher Film. Ja. Ein junger deutscher Film. Es kommt auch Fußball drin vor. Herr Schulz-Hector, jetzt helfen Sie mir doch mal. Jetzt lassen Sie doch bitte schön diesen Busch an der Stelle stehen. Nein. Ja, Fußball kommt in unserem Film auch drin vor. Der Atze hat es ja bereits gesagt. Aber also, ich weiß auch nicht so genau. Sie sind da so reingeraten, reingeschlittert. Quasi reingeschlittert. Ja. Ist das eigentlich mit der Freundin auch was mit reinschlittern? Ich habe da mal was gelesen. Nö, nee, reinschlittern also, ist es. Liebe Zuhörer, ich denke, wir werden jetzt... du bekommst kein Eis. Ich will aber eins. Nein. Ruhe bitte jetzt. Also aus dieser etwas verfahrenen Situation. Also, wahrscheinlich einfach in den nächsten... Beitrag überblenden, das hat wirklich so keinen Sinn. Herr Schulz-Hector, lassen Sie doch das Kind in Frieden. Sie doch endlich. Sie entwurzeln ja den Raum, hätte den Baum. Au! Also, liebe ZuhörerInnen, jetzt einfach der nächste Beitrag. Also, komm sofort weg! Nein! Von den großen Jungs. Nein! Das ist ein verderblicher Umgang. Komm da nicht weg! Vielleicht wollen wir jetzt alle zusammen das Lied Excellent Birds von von Laurie Anderson und Peter Gabriel singen. Adonis, kommen Sie doch auch. Na gut. Du singst aber nicht so laut, bitte. Du singst immer falsch. Ach, warum denn? Weil du immer falsch singst. Nein! Wenn ich es dir sage. Es geht schon los. Fliegende Vögel. Excellent Birds. Super Vögel. Watch them fly. Guck mal, die fliegen. There they go. Kann ich nämlich ganz gut auswählen, das TH. Falling snow. Excellent snow. Excellent snow. Yeah, here it comes. Here comes. What's it for? Was heißt denn das, Mami? Das weiß ich doch nicht. Excellent words. Das Lied geht weiter. Ich höre sie jetzt. Jetzt hör doch auf mit dem... Die Schaufel da doch weg. This is the picture. Sitting by the window. Das kommt noch längst nicht, Frau Dunkel. Sie sind schon wieder vorgeprescht in einer ganz peinlichen Art und Weise. Watching the snowfall. Seht zu, wie der Schnee fällt. Jetzt haben Sie aber auch falsch gesungen, Herr Schulz-Hector. Hab ich überhaupt nicht. Ich sehe raus. Dieser Mann, der macht falsch. Erlösen! Denn sie sind geil! du übertreibst. Entschuldigung. Hallo, sieh du doch auch mal was. Mutant. Ich bin im Stimmbruch. This is the picture. This is. Hey, this is the picture. Hey. Ho, ho, ho, ho. Lass. Ich meine, wir jetzt nicht so. Ich dachte eher unsere Gäste. Kai, es geht doch mit dir durch hier. Entschuldigung. Also, look, es ist unter diesen Umständen nicht weiter. Das sage ich Ihnen sofort. Kommt es bald. Looking out, da ist es ja. Jetzt kommt wieder was. Watching out. But when I see the future, I close my eyes. I can see it now. Ah, du drängst dich in den Vordergrund. I see pictures of people rising up. I see pictures of... Ah, das ist eine ernste Sache. Entschuldigung. Es ist kein Grund, hier loszuplatzen. Der Junge hat mich gekitzelt. Hab ich überhaupt nicht. Nee, ich hab ihn gekitzelt. Dreger, und? Sag mir bloß nicht, dass ich pummelig bin. Pummeliger Kerl? Das bin ich normal. Das ist voll dick. Ich bin überhaupt nicht dick. Hast du mir den Kindern immer die Milchkarte weggenommen? Hab ich wohl. Aha. Ja, der Apfel, der ist ein bisschen pummelig, würde ich auch sagen. Wo sind wir denn? Einsame Insel. Achso. Lies mal nicht, Blödmann. Ich sing auch nicht mit. Du bist doch scheiße. Guck mal, die alte Frau singt auch nicht mit. Hast du gerade zu mir gesagt, ich wäre scheiße, Kleiner? Ah, jetzt geh bitte von den Jungs weg. Hab ich große Jungs. Ich hab den alten Opa da gemeint. Was? Also ich hab Lack. Auf. Ich hab noch Lackör da gemeint. Also ich habe hier Bonbons für dich. Oh. Das kenn ich ganz früh. Niemand, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, an den Äthern kann sich seine Gäste aussuchen. So auch wir nicht, die Leute, mit denen wir hier am Strand unserer einsamen Insel der vorigen Tagesordnung sitzen. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend. Und es ist so anstrengend, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, unsere 10 Lieblingskulturgüter, die wir ja auch dabei haben, auch wenn wir uns in einigen dieser Lieblingskulturgüter offensichtlich ein wenig getäuscht haben. Nein. Na, Herr Schulz-Hector hört sowieso nicht richtig hin. Nein, es hat überhaupt nicht die Form eines Braunbären. Es hat die Form eines Seeigels. Herr Schulz-Hector, diese Muschel hat die Form eines Braunbären. Also, ein wenig es, Ruhe in die Sendung zu bringen, haben wir uns gedacht. Seeigel, Braunbär. Wir spielen eine weitere Folge. Wir werden auch, ja, also zunächst mal... eine weitere Folge. Also wir werden nachher auch bemühen, unsere Gäste ein bisschen ruhig zu stellen. Schauen, zuvor aber zur Rande kommen. Aufrechtstellung von Ruhe. Eine neue Folge von Tove Berufe. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir befinden uns hier auf dem Frank Sinatra Wiederbelebungskonzert im Hafenbecken von Hongkong. Und ich habe bei mir den Herrn Hank Crawford Finsky aus Amerika. Guten Abend. Herr Crawford Finsky ist Schuhdesigner bei Reebok. Und wie ich aus unseren Vorgesprächen erfahren habe, ist Herr Crawford Finsky nicht zufrieden mit seiner Berufswahl. Ich bin sogar überhaupt nicht zufrieden. Können Sie vielleicht etwas näher ausführen, woran es liegt, dass Sie... Das unzufrieden sind. Das ist eben das Problem, dass ich es nicht ausführen kann. Sie wissen nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht so genau, was ich da mache. Ach so. Ich gehe morgen für morgen zu meinem Beruf und ich weiß nicht, was ich tue. Ja. Herr Crawford Finsky, haben Sie ursprünglich im Auge gehabt, Schuhdesigner zu werden, oder? Nein, ich bin also rein zufällig am Morgen an dem Reebok-Gebäude vorbeigegangen und ich bin hineingelaufen, weil ich hatte mich im Eingang vertan. Und dann haben Sie gleich da behalten? Ja, die haben mich gleich da behalten und seitdem designe ich an Reebok-Schuh. Ja, Herr Crawford Finsky, wie sieht es genau aus, dieses Schuhdesignen? Also es ist was tun Sie den Tag über? Nichts Besonderes. Man designt also auch nicht den ganzen Schuh, sondern nur einen winzigen Teil. Ich zum Beispiel designe eine winzige Rille am Außenriss von dem Reebok-Schuh. Oh. Jeden Tag von neuem. Kommt unerwartet. Es ist auch wirklich nicht interessant. Viel interessanter ist, ich habe ein deutsches Mädchen kennengelernt. Das war in Holland. Wir haben zusammen einen Sprachkurs gemacht, aber sie ist wieder zurück nach Deutschland gegangen und ich... Ja, jetzt sitze ich da. Als Schuhdesigner. Als Schuhdesigner. Ich denke, ein Schuhdesigner ist eine gute Partie. Das könnte man wohl sagen. Herr Crawford Finsker, denken Sie ans Aufhören? Ich denke an einen neuen Reebok-Schuh. Ja. Und dabei wird mir schlecht, das können Sie sich vorstellen. Ja. Dabei wird mir sogar sehr schlecht. Haben Sie schon eine Außenlinie vor Augen, oder? Ich werde eine aus dem Bauch heraus zeichnen. Ich habe mir noch keine überlegt. Das war noch einmal Axel Meyer über den Widerstand gegen Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Nein, Harald. Nein. Das ist ein Irrtum. Hasi. Das ist ein Irrtum. Das war eine neue Folge von Doofe Berufe. Diesmal aus dem Hafenbecken von Hongkong. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück. Zu unseren eigentlichen Anliegen, unseren dreuenden, drängenden, akuten Anliegen. Aber andererseits, bevor wir zurück zu unseren Anliegen kommen, würde ich sagen, ziehen wir erstmal nochmal runter. Ja, und blenden überlegen wir nochmal aus und überlegen uns, wie wir mit unseren Problemen. Ich würde sagen, wir setzen den Schnitt genau am Strand fertig sind. Hier. Werden. Familie. Ja? Was machen Sie denn da? Ah, sofort zurück ins Feuer. Oh, das ist so warm. Jetzt stell dich nicht an. Zurück ins Feuer. Los. Ja, liebe ZuhörerInnen. Ja und nochmals ja. Es ist Abend geworden auf der Insel der vorigen Tagesordnung und wir sind ein wenig zur Ruhe gekommen. Unsere Gäste sind uns über den Kopf gewachsen. Hier auf der Insel, wo wir eigentlich Einsamkeit angetroffen hatten. Und wir haben gedacht, ein kleines Feuer verjagt sie sicher. Und wir lagen damit ganz richtig. Sie sind in alle Winde zerstoben und haben sich aus dem Staub gemacht. Wir dagegen sitzen hier auf der Insel der vorigen Tagesordnung. Blicken hinaus auf das Meer, wie sich die Dunkelheit über ihm senkt. Es ist wie ein Bierzelt. Wie ein Bierzelt, das einen über den Durst getrunken hat. Es ist Abend, ja, aber vielleicht... Vielleicht ist es woanders bereits morgen, vielleicht auf der Insel der folgenden Tagesordnung. Vielleicht ist es der Morgen des morgigen Tages, vielleicht aber auch der Morgen des heutigen. Oder des gestrigen, wir wissen es nicht genau. Vielleicht wird die nächste Sendung uns darüber Aufschluss geben, diese hier jedoch ganz gewiss nicht. Gibt es eigentlich auch eine Morgen- und Abendordnung? Ich finde, so differenziert sollten wir die Dinge gar nicht angehen. Nee. Ist auch nicht unsere Art. Nee, also, ist auch doof. Ja, wir hätten noch einen kulturellen Höhepunkt zu servieren. Hast du Marshmallows dabei? Klar. Hier, gut, super. Die können wir ins Feuer schmeißen. Ich weiß gar nicht genau, wie das geht. Hier, hörst dir an. Das ist das Marshmallow-Geräusch. Ja. Aber wir haben noch merkt einen es euch, wir kulturellen noch haben Höhepunkt anzusiedeln. Ja. Und zu dem werden wir jetzt ausholen. Kulturgüter Europas, Folge 2. Over and over, I keep going over. Mein lieber Herr Pflock, ja? Ihr neues Buch, Das zweite Feld, ja, über Fontane und seine Fontane Leidenschaft, hat mir im Ganzen nicht gefallen. Oh, wie schade. Sie haben viele Talente, Herr Pflock. Ja. Aber das Schreiben zählt nicht darunter. Das Schreiben nicht? Oh, nein. Vielleicht. Ich habe das Buch also gelesen von der ersten bis zur letzten Seite und ich weiß nicht mehr, was drinnen steht. Wissen Sie, ich könnte es Ihnen sagen. Interessiert mich auch nicht. Ich könnte es Ihnen sagen. Es interessiert mich nicht im geringsten. Nein? Nein. Sie erzählen nicht. Oh, nein? Sie berichten eine Geschichte, die eine mir Geschichte fern liegt. Aber ich kenne diesen Herrn Fontane nur von Ferne. Was soll ich denn... Und ich finde Goethe in der deutschen Dichtkunst bedeutender. Wenn ich nicht schreibe, was soll ich dann tun? Herr Pflock, das ist Ihre Sache, aber wenn Sie ein Buch abliefern und ich muss es lesen, dann ist es mein verbrieftes Recht... Ja, Sie als Leser von Format. ...Sie anzugreifen. Anzugreifen? Sie sind nicht in der Lage, einen Nein. Leser von Format... Nein, natürlich Sie haben nicht. Natürlich nicht. Selbst gesagt, nein, Sie sind nicht in der Lage, einen solchen Leser zu binden. Natürlich nicht, nein, nein. Jetzt geben Sie mir nicht nach. Sie sind ja schon auch, wieder Karasek. Karasek? Ja, ich weiß gar nicht, wie Herr ich Pflock mich richtig verhalten kann in dieser Situation. Ja, und ja, Herr Pflock. Sie gut gehen mir auf den Wecker. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guter Mann. Unglaublich. So, jetzt bringen wir die Sendung zum Ende, würde ich sagen. Und zwar zu einem rasanten Ende. Wir gehen jetzt, liebe ZuhörerInnen zu Hause und den Eltern, wir gehen jetzt einkaufen. Und zwar im Spar in der Niemandsbucht. Genau dort. Und wir hören uns dann finden wir bestimmt Woche auch wieder. Irgendetwas, was uns von dieser langweiligen Insel wegträgt und vielleicht mal in... Ja, können wir mal schauen, was sich dann ereignet. In gewinnbringendere Gefilde. Ja. Erstmal tschüss. Ne? Ja. Es waren heute für euch zuständig der Kai. Und der Michael. Bis nächstes Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Achso, wir hatten zu Gast natürlich die Andrea und die Sabine. Ja. Die werden wir vielleicht als Überraschungsgäste bald wieder besuchen, begrüßen können. Ja, also tschüss jetzt. Ne? Tschüss. Endgültig. Und jetzt der Heiner aus Norderstedt. Ja, also ich habe ja jetzt gehört, dass in Süddeutschland, wir Norddeutschen, also ich habe es gar nicht glauben können, ne? Dass wir Norddeutschen in Süddeutschland als Straßenbelag verwendet werden. Das finde ich, also ne, da bin ich aber froh, dass ich hier an der Waterkant lebe, ne? In Süddeutschland, das muss man sich mal vorstellen. Da will ich nicht hin, das ist eine grauenhafte Vorstellung, grauenhaft.